Erster Jesus wusste, dass die Pharisäer hörten, er habe mehr Jünger als Johannes. Zweiter Jesus taufte nicht selbst, seine Jünger taufte. Dritter darum verließ Jesus Judäa und ging nach Galiläa. Vierter er musste aber durch Samarien reisen. Fünfter er kam in eine Stadt in Samarien. Ihr Name war Sychar. Sie lag nahe bei einem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Sechster dort war Jakobs Brunnen. Jesus war müde vom Reisen. Er setzte sich an den Brunnen. Es war ungefähr Mittag. Siebter eine Frau aus Samarien kam, um Wasser zu holen. Jesus sagte zu ihr, gib mir etwas zu trinken. Achter seine Jünger waren in die Stadt gegangen. Sie wollten Essen kaufen. Neunter die Frau sagte zu ihm, du bist ein Jude. Ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um Wasser bitten? Juden reden nicht mit Samaritern. Zehnter Jesus antwortete ihr, wenn du Gottes Geschenk kennen würdest, und wer dich um Wasser bittet, dann würdest du ihn bitten. Er würde dir lebendiges Wasser geben. Elfter die Frau sagte zu ihm, Herr, du hast keinen Eimer. Der Brunnen ist tief. Woher bekommst du dieses lebendige Wasser? Zwölfter bist du größer als unser Vater Jakob? Er gab uns diesen Brunnen. Er trank daraus, auch seine Söhne und seine Tiere. Dreizehnter Jesus antwortete ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, bekommt wieder Durst. Vierzehnter wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle sein. Es wird zu ewigem Leben sprudeln. Fünfzehnter die Frau sagte zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser. Dann bekomme ich keinen Durst mehr. Ich muss dann auch nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Sechzehnter er sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm hierher. Siebzehnter die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast die Wahrheit gesagt. Du hast keinen Mann. Achtzehnter du hattest fünf Männer. Der Mann, den du jetzt hast, ist nicht dein Ehemann. Das hast du richtig gesagt. Neunzehnter die Frau sagte zu ihm, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Zwanzigster unsere Väter beteten auf diesem Berg. Ihr sagt, man soll in Jerusalem beten. 21. Jesus sagte zu ihr, Glaube mir, Frau. Die Zeit kommt, da werdet ihr den Vater nicht mehr auf diesem Berg anbeten. Auch nicht in Jerusalem. 22. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn die Rettung kommt von den Juden. 23. Aber die Zeit kommt, und sie ist jetzt da. Dann werden die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht solche Anbeter. 24. Gott ist Geist. Wer ihn anbetet, muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. 25. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, der Messias kommt. Man nennt ihn Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles erklären. 26. Jesus sagte zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. 27. Dann kamen seine Jünger. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Aber niemand fragte, was willst du? Oder, warum sprichst du mit ihr? 28. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen. Sie ging in die Stadt. Sie sagte zu den Leuten. 29. Kommt und seht einen Mann. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? 30. Sie gingen aus der Stadt heraus und kamen zu Jesus. 31. In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger, Rabbi, ISS etwas. 32. Er aber sagte zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen. Ihr kennt sie nicht. 33. Die Jünger fragten einander, hat ihm jemand Essen gebracht? 34. Jesus sagte zu ihnen, mein Essen ist, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Und sein Werk zu vollenden. 35. Ihr sagt, es sind noch 4 Monate bis zur Ernte. Aber ich sage euch, seht die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. 36. Der Erntearbeiter bekommt schon seinen Lohn. Er sammelt Frucht für ewiges Leben. So freuen sich der Sämann und der Erntearbeiter zusammen. 37. Hier ist das Sprichwort wahr, einer sät, ein anderer erntet. 38. Ich habe euch gesandt, um zu ernten. Ihr habt dafür nicht gearbeitet. Andere haben gearbeitet. Ihr habt ihre Arbeit übernommen. 39. Viele Samariter aus der Stadt glaubten an Jesus. Die Frau hatte gesagt, er hat mir alles erzählt, was ich getan habe. 40. Die Samariter kamen zu Jesus. Sie baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb 2 Tage dort. 41. Und noch viele mehr glaubten wegen seiner Worte. 42. Sie sagten zur Frau, wir glauben nicht mehr nur wegen deiner Worte. Wir haben ihn selbst gehört. Wir wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. 43. Nach 2 Tagen ging Jesus von dort weg nach Galiläa. 44. Jesus selbst sagte, ein Prophet wird in seiner Heimatstadt nicht geehrt. 45. Als er nach Galiläa kam, nahmen die Galiläer ihn auf. Sie hatten gesehen, was er in Jerusalem beim Fest getan hatte. Sie waren auch zum Fest gekommen. 46. So kam er wieder nach Kana in Galiläa. Dort hatte er Wasser zu Wein gemacht. Ein Beamter in Kapernaum hatte einen kranken Sohn. 47. Der Beamte hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam. Er ging zu Jesus und bat ihn. Er sollte kommen und seinen Sohn heilen. Der Sohn war sehr krank und würde sterben. 48. Jesus sagte zu ihm, wenn ihr keine Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. 49. Der Beamte sagte zu ihm, Herr, komm schnell, bevor mein Kind stirbt. 50. Jesus sagte zu ihm, geh, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte, was Jesus sagte. Er ging nach Hause. 51. Auf dem Weg nach Hause trafen ihn seine Diener. Sie sagten ihm, dass sein Sohn lebte. 52. Er fragte sie, wann es dem Sohn besser ging. Sie sagten, gestern um die 7. Stunde verschwand das Fieber. 53. Der Vater wusste, dass es genau die Stunde war. Jesus hatte gesagt, dein Sohn lebt. Er und sein ganzes Haus glaubten. 54. Das war das 2. Wunder, das Jesus tat. Er tat es, als er von Judäa nach Galiläa kam.